Hallo und herzlich willkommen bei Michaelas Welt, der Podcast zum Blog. Und wieder eine sehr spontane Aufnahme, völlig ungeplant, ohne Skript und ohne doppelten Boden, über ein sehr trauriges Thema, und zwar über den Tod von Robin Williams. Ja, ich bin heute Morgen mit der Nachricht über seinen Tod praktisch geweckt worden. Das habe ich heute Morgen im Radio gehört und ja, ich war dann relativ auch sehr stark bestürzt zu erfahren, dass er sich mit 63 das Leben genommen hat. Und ich frage mich immer wieder, wieso passiert es denn so häufig, also für mich jetzt gefühlsmäßig häufig, dass eigentlich sehr erfolgreiche Menschen, die teilweise auch wirklich Freude ins Leben anderer Menschen bringen, sich selbst umbringen, dass sie Depressionen haben. Also anscheinend soll Robin Williams schon seit längerer Zeit unter Depressionen leiden oder gelitten haben. Und er muss auch früher anscheinend schon Alkohol zugesprochen haben, also Alkoholiker gewesen sein. Da frage ich mich, wie kann das passieren, dass jemand einfach so Depressionen hat? Gut, ich weiß es inzwischen natürlich selbst, weil ich auch ab und zu mal, sagen wir so, unter depressiven Verstimmung leide, was natürlich jetzt keine richtige Depression ist, aber ich weiß halt, das ist einfach etwas, was einfach einem passieren kann. So wie jemand eine Krebserkrankung bekommen kann, sich das Bein brechen kann, einen Unfall hat oder sonst irgendwas, bekommen manche halt einfach Depressionen. Und zwar einfach nicht, weil es die Lebensumstände sind, sondern einfach, weil halt irgendwo was in der Gehirnchemie anscheinend aus dem Ruder läuft, dass da irgendwas nicht passt und was dann halt sich in entsprechenden Stimmungen ja niederschlägt. Ich kann auch verstehen, dass jemand, der ja schon längere Zeit oder lange Zeit unter Depressionen leidet, sich selbst das Leben nimmt, weil, ja, wie gesagt, ich habe selbst keine richtigen Depressionen, nur, wie gesagt, ganz leichte depressive Verstimmungen, die immer wieder weggehen, auch nicht sehr lange anhalten. Aber ich hatte durchaus mal einen Tag lang etwas, eine Erfahrung, die ich als Depression bezeichnen würde. Es war zum Glück nur einen Tag lang. Ich weiß, fürs klinische Krankheitssymptom gehört eigentlich dazu, dass diese Stimmung mindestens über 2 Wochen oder 3 Wochen dauernd anhält und dass es nicht besser wird sozusagen. Und also es muss halt eine gewisse Zeit andauern. Also ein Tag ist halt im Prinzip nichts. Aber mir ist diese Erfahrung noch so sehr in Erinnerung geblieben, dass ich gedacht habe, wow, das ist echt so krass, so übel. Ich kann wirklich verstehen, wenn jemand, der das lange, lange Zeit darunter leidet, nicht länger ertragen kann und nicht ertragen möchte. Also wenn ich das so schildern kann, ich weiß, jeder der oder jede, die das erlebt das wahrscheinlich anders. Aber es ist halt, hat nichts mit Traurigkeit zu tun. Also war zumindest konnte ich das damals nicht sagen, sondern es war ein Gefühl von, ich hatte keine Gefühle. Das war wirklich ein völlig gefühlsloser, aber doch irgendwie dunkler Zustand, der mich einfach unheimlich bedrückt hat, aber ich konnte nichts fühlen. Ich konnte keine Trauer fühlen, ich konnte keine Freude fühlen. Mir war es im Prinzip alles zu viel, mir war alles gleichgültig, mehr oder weniger. Es war ja eine dunkle, irgendwo bedrückende Situation. Und auch dieses Gefühl des Nichtfühlens, das fand ich einfach so krass. Also ich habe mich heute wirklich traurig gefühlt, wo ich das gehört habe, über den Tod von Robin Williams. Und das ist ein Gefühl, was wirklich da war und das zwar nicht schön ist, aber es ist ein Gefühl, was ich spüre, was mich auch spüren lässt, dass ich am Leben bin, dass ich am Leben teilhaben kann, dass es mich gibt, dass ich auch Anteil nehmen kann an Weltgeschehen, an was außen passiert. Aber das, was ich damals erlebt habe, das war wirklich so, dass ich habe da irgendwas gesehen, erlebt oder gehört und es war mir eigentlich völlig egal, es hat mich nicht berührt, es hat mich nicht mitgenommen. Ich konnte weder Freude noch Traurigkeit empfinden. Und ja, also das war, wie gesagt, es ist ganz schwer zu beschreiben und es ist nur ein ganz geringer Abklatsch dessen, was ich da jetzt gefühlt habe. Worte sind da wirklich ganz, ganz schwer zu beschreiben. Und deswegen glaube ich, ist es halt auch unheimlich schwer für jemanden zu verstehen, der noch nie so etwas gefühlt hat, dass jemand sich ja sozusagen ein Erfolgsmensch, der einen Oscar, ich weiß nicht, hat er einen Oscar gewonnen, Robin Williams, ich weiß nicht, jedenfalls der sich finanziell keine Sorgen machen braucht, der eine Familie hat, der Kinder hat, ja, im Prinzip auf der Höhepunkt seiner Karriere steht, dass der sich einfach so das Leben nimmt. Das ist einfach unverständlich. Aber andererseits, wenn ich mir das so vorstelle, was ich damals erlebt habe, was ja nur einen Tag lang gedauert hat, kann ich das irgendwo durchaus nachvollziehen. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein für ihn, denke ich. Ich finde es trotzdem sehr traurig, dass er das gemacht hat. Es hätte nicht sein müssen, glaube ich. Ich glaube, er war zwar auch in psychologischer Behandlung, ich weiß es nicht. Vermute ich jetzt einfach mal. Aber ja, es ist einfach traurig, ja. Kann ich dazu bloß sagen. Ich hoffe, dass, ja, das ist, ja, Depressionen, kurz mal gesagt, ist einfach wirklich eine Krankheit, die sehr vielen Menschen das Leben kostet. Mehr als wir wahrscheinlich ahnen oder wissen. Aber trotzdem ist es, denke ich, eine Krankheit, gegen die man was machen kann. Es gibt so viele Hilfsangebote, es gibt Ärzte, es gibt Psychologen, es gibt Psychiater, es gibt Medikamente, die einfach einem helfen können, diese Situation, diese Krankheit zu überstehen und auch zu überleben. Ja, Depression bringt halt wirklich Menschen um. Und zwar wirklich ganz, ganz viele pro Jahr, denke ich. Also wahrscheinlich mehr, wie es, was weiß ich, AIDS oder keine Ahnung was. Also es gibt ganz, ja, ich kenne da jetzt gerade keine Zahlen drüber, aber weil das wird auch relativ selten veröffentlicht, aus gutem Grund eben, weil man halt eben nicht möchte, dass jemand das nachmacht. Aber ich kenne selbst im Bekanntenkreis mehrere Personen, die sich die letzten 30 Jahre halt selbst das Leben genommen haben. Und es ist jedes Mal unverständlich. Die Leute hinterlassen ein Umfeld, wo man sich fragt, warum? Das macht keinen Sinn. Ja, es waren teilweise schwierige Situationen, in denen die Personen gesteckt haben, aber das war nicht unlösbar. Das war vielleicht ein schwieriger Zeitpunkt irgendwie, aber es war jetzt nicht so, dass es ausweglos war oder dass sie schwer krank waren, außer eben halt die Depressionen. Und ja, die Leute haben teilweise wirklich nach außen, wirklich das sprühende Leben. Die haben wahrscheinlich eine sehr gute Ding gespielt, also eine sich praktisch nach außen was verkauft, was einfach nicht da war. Und klar, jetzt Robin Williams, klar, der ist Schauspieler gewesen und er trat als Spaßmacher auf, als Charakterdarsteller. Er hat wirklich ganz tolle Rollen gespielt, wo ich nur denke, wow, da würden manche wirklich sich alles wünschen, um so eine Rolle zu bekommen. Und er hat es ja wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und dass so jemand, der da einfach so tolle Rollen gespielt hat und auch die Menschen so ergriffen hat, sich einfach so das Leben nimmt, ist auch trotz allem, dass ich es irgendwo verstehen kann, doch irgendwo ja sehr traurig. Ich hoffe nur, dass es nicht mehr so viele Menschen gibt, die sich in Zukunft das Leben nehmen, Hilfsangebote wahrnehmen und dass diejenigen, die nicht wissen, was eine Depression ist, nicht irgendwelche komischen Sprüche von sich lassen, wie komm, reiß dich zusammen, das wird schon wieder. Das sind so Sprüche, die einfach, ja, kann ich nur sagen, sind für die Katz. Die helfen nicht, man fühlt sich unverstanden. Also jedenfalls mir geht es so, wenn ich sowas höre und ich erzähle mal wirklich, dass ich mich irgendwo manchmal traurig fühle oder bedrückt oder antriebslos oder sonst irgendwas, dann will ich sowas nicht hören. Nur dazu. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte und ich wünsche mir, wie gesagt, dass es halt, ja, Menschen, die Depressionen haben, dass sie das überstehen, ohne sich das Leben zu nehmen. Das war es jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch allen eine schöne Nacht, schönen Morgen oder Tag, wann ihr das hört. Bis zum nächsten Mal, eure Michaela und dann hoffentlich mit einem besseren und schöneren Thema. Ciao!